Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Hallo und herzlich willkommen zu Frequency. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird's ziemlich bunt, in musikalischer Hinsicht jedenfalls. Wir werden Elektropop-Stücke hören. Dann folgt Social Media Punkrock und entspannter Folk. Und außerdem wird's auch unbezahlbare Downloads geben. Außerdem ein Interview mit dem Berliner Musiker und Komponist Oskar Schuster. In seiner Musik steht das Klavier im Vordergrund und das wird dann noch klanglich gepaart mit Fotoapparaten und Schreibmaschinen. Was sich genau dahinter verbirgt, gibt's später zu hören. Los geht's mit den Backlights aus New York. Lanterns von den Backlights, ein sympathisch verträumt klingendes Indie- und Shoegaze-Quartett aus der Stadt der Städte, New York. Ihre Single Lanterns erschien bereits vor einem Jahr, und zwar am 25. Oktober 2011 bei Bandcamp. Aber wie das immer so ist in diesem Internet, es erscheint so viel Musik, da scheint selbst so ein Song neu, da bisher komplett ungehört. Etwas neuer dagegen ist dieses Stück hier. Seit Ende September ist es im Netz, The Lake von Dude York. The Lake von Dude York. Teen Pop nennt die Band aus Seattle diese Musik. Eine 3-Song-EP hat die Band ins Netz gestellt und auf Kassette veröffentlicht. Die Tape-Version ist bereits ausverkauft, aber den eben gehörten Track gibt's als freien Download bei Bandcamp. Wer die komplette Download-EP haben will, der muss jedoch etwas tiefer in die Tasche greifen, und zwar $999 kostet die EP, und zwar mindestens. Bei Bandcamp kann man sich ja aussuchen, wie teuer ein Musikstück oder ein Album oder eine EP sein soll, und damit haben Dude York natürlich ein ziemlich großes Augenzwinkern in das Download-Paket geschnürt. Auf jeden Fall eine interessante Idee. Share to, I'm not fearless, coming true, always thirsty. Radical Leap war das von Dumbo Gets Mad. Das ist seit längerem mal wieder ein Lebenszeichen von der Vorzeigeband des Netlabels Bad Panda Records. Im Januar 2013 soll ein neues Album folgen, schreibt zumindest das Label unter die Veröffentlichung dieser Download-Single. Über 30.000 Mal wurde der Song übrigens schon bisher bei Soundcloud angehört, also ziemlich viel. Ähnlich viel Aufmerksamkeit verschaffte das Netlabel auch einem Künstler aus Berlin, Oskar Schuster. Der spielt nicht nur wunderbar Klavier, sondern auch alte Schreibmaschinen und Fotoapparate. Ich habe ihn neulich per Skype gesprochen, das Interview gibt's gleich, aber erst hören wir Oskar Schuster, der hier stark an den großen Jan Tiersen erinnert. Les Sablons heißt dieses Stück. Ich sehe mich jetzt nicht als Komponisten, weil das erinnert mich dann eher so an klassische Komponisten. Und ja, ich würde mich wahrscheinlich als Musiker beschreiben, Künstler, ja. Also ich bin auf dich gestoßen durch Bad Panda Records, ein, finde ich, sehr immer wieder zu empfehlendes Netlabel. Die bringen ja so Download-Singles, kann man sagen, im Wochentakt raus. Wie bist du dazu gekommen, dort zu veröffentlichen? Wie kam das zustande? Das war eigentlich ein Zufall. Also ich habe auf Soundcloud eine ganz tolle Sängerin, Musikerin aus Estland kennengelernt. Posse Mist nennt die sich. Und die hatte auch ein Stück auf Bad Panda Records veröffentlicht. Back to the Sea hieß das Stück, glaube ich, ne, was sie dort veröffentlicht hat. Ich finde die auch ganz großartig. Behind the Seas hieß das. Oh, Behind the Seas, genau. Ja, und dann habe ich das entdeckt, Bad Panda Records, und dachte mir, dass das echt eine sehr schöne Sache ist, also vor allem für unbekannte Musiker, dass man, ja, man hat ja ein sehr großes Publikum dann auch. Du hast ja schon zuvor auf Bandcamp ein Album veröffentlicht und jetzt ist bei Bad Panda ein Song erschienen, der noch nicht vorher veröffentlicht wurde. Kannst du zu dem Song mal kurz was sagen? Wie spricht man den eigentlich aus? Nöland? So genau weiß ich das auch nicht. Das ist ja holländisch, niederländisch und man spricht das aus Sneoland, glaube ich. Das heißt so viel wie Schneeland, ja. Und das ist ein Song von meinem nächsten Album, an dem ich gerade arbeite. Das ist eine Demo-Version, einfach eine Demo-Aufnahme. Eigentlich ist das noch nicht die richtige Aufnahme, die dann auf dem Album sein wird. Ja, und ich habe schon ein Album veröffentlicht auf Bandcamp, Dear Utopia, und eine EP mit Klaviersolostücken. Bleiben wir nochmal gerade bei der Single. Du hast gerade gesagt, das ist eine Demo-Aufnahme. Woran macht man das fest oder woran kann man das festmachen, dass das eine Demo-Aufnahme ist? Weil es klingt ja schon eigentlich sehr, sehr schön. Also was würde denn da in der endgültigen Fassung noch anders klingen? Vielleicht werde ich noch ein bisschen an dem Arrangement arbeiten, möglicherweise noch Streicher dazu. Dann ist es auch noch nicht wirklich gemastert richtig. Also man kann da auf jeden Fall noch Sachen verbessern. Ich habe das aufgenommen für ein Promo-Video für mein Seller Band Crowdfunding. Und dafür habe ich das Stück aufgenommen. Wurde ja auch schon diverse Male abgerufen im Netz. Ich sehe gerade, bei Soundcloud sind jetzt schon fast 35.000 Plays. Bei YouTube zu dem Video, was du gerade erwähnt hast, gibt es auch schon mehrere tausend Abrufe. Konnte sich diese tausendfache Aufmerksamkeit auch ummünzen lassen in Unterstützung in deinem Crowdfunding-Projekt? Das kann ich nicht so deutlich sehen, dass es in das Crowdfunding sich umgemünzt hat, aber was ich sehen konnte, also nachdem das Stück bei Bad Panda veröffentlicht wurde, habe ich sehr viel mehr Verkäufe auf Bandcamp gehabt. In dem Video, was du dafür produziert hast, wird ja auch so ein bisschen so die Besonderheit deiner Musik deutlich. Du arbeitest eben nicht nur in Anführungszeichen mit Instrumenten im klassischen Sinne, sondern du hast da auch noch viele kleine Soundtüfteleien und Basteleien dabei. Kannst du vielleicht mal zusammenfassen, aus was der Song alles besteht, den du verwendet hast für dein Video? Ja, also es beginnt ja mit Klavier. Dann habe ich ein Glockenspiel und eine Musicbox, das ist so eine Spieluhr mit Lochkarten. Man kann sich praktisch in die Karten Melodien stanzen und die dann abspielen. Und dann habe ich auch noch eine Schreibmaschine verwendet und Kameras und ein Radio auch noch, genau, ein altes Radio. Ist das explizit so ein ganz offensichtlicher Gegenentwurf zur digitalen Herangehensweise an Musik? Es ist nicht so bewusst ein Gegenentwurf, aber ich fand das Digitale, also wenn du jetzt so synthetische Instrumente meinst, das fand ich nie so interessant. Das klingt einfach nicht so organisch oder ja, so echt. Mhm. Nun ist in dem Song ja auch in der zweiten Hälfte so ein Beat zu hören oder zumindest irgendwie ein perkussives, rhythmisches Element. Woraus besteht das? Der besteht eben aus dieser Schreibmaschine vor allem und den Geräuschen, die ich mit den Auslösern von diesen alten Kameras gemacht habe und auch dem Radio. Ich habe einfach drauf los getippt auf der Schreibmaschine, das aufgenommen und das irgendwie zusammen arrangiert, dann einzelne Samples daraus gemacht. Und das hat sich dann eigentlich mehr so durch Zufall und durch die Arbeit daran ergeben. Also wie ist das für dich? Du bist ja jetzt, nehme ich mal an, auch aus so einer Generation, der jetzt, also zumindest die jetzt zum Großteil in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren auch mit dem Netz und mit Computern mehr oder weniger aufgewachsen ist. Dieses komplett alles selbst machen, ist das für dich sozusagen so eine Notwendigkeit, weil eben die Infrastruktur, irgendwie jetzt ein Label zu haben und die irgendwie für sowas alles bezahlen und Studio und hier und da nicht mehr so einfach zu haben ist? Oder ist das für dich ein Segen, alles selbst machen zu können? Das ist beides irgendwie. Es ist ein Segen, dass man eben heutzutage vieles selbst machen kann, weil es, ja, man braucht nicht so viel, einen Laptop, eine Soundkarte, Mikrofone. Andererseits, also es gibt so gewisse Aufgaben, die Labels übernehmen, die ich eigentlich nicht so gerne selbst übernehme, also Vermarktung und so weiter. Insofern finde ich Labels durchaus auch noch interessant. Aber was das Musikmachen an sich angeht, das Aufnehmen, mache ich das gerne wirklich möglichst alleine, weil ich diese Kontrolle einfach wichtig finde. Man kann bei Bandcamp nicht nur den Download, sondern auch eine CD, auch eine handsignierte CD bekommen. Und was ich ganz interessant finde und was durchaus wirklich selten ist, die Noten dazu in einem, ja, in einem Notenheft fürs Piano, fürs Klavier dazu. Ja. Wie kamst du zu der Idee? Also es soll nicht nur sozusagen zum Hören, zum Konsumieren sein, sondern auch zum selber Nachspielen veröffentlicht werden. Ich habe einfach nach einer Möglichkeit gesucht, irgendeinen Merchandising-Artikel anzubieten auf Bandcamp. Und das hat sich einfach angeboten für mich, so ein Notenheft zu machen, weil ich eben diese EP mit den 7 Klavier-Solostücken hatte. Ja, und mir macht das auch Spaß, mir hat das Spaß gemacht, das zu gestalten. Ich gestalte auch gern so grafische Sachen. Ja. Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte? Also bis zum Juni, glaube ich, hattest du erzählt, sammelst du jetzt noch über Celeband fürs neue Album. Dann wird es ja wahrscheinlich auch erscheinen. Mhm. Was sind da jetzt noch so für Schritte zu tun fürs Album? Wo stehst du gerade? Ich bin gerade noch beim Komponieren, beim Finden von den Ideen. Bald werde ich, denke ich, mit den Aufnahmen auch beginnen. Und ja, da steht ein Klavier, die Schreibmaschine, die Kameras. Aber ich habe auch noch ein kleines Studio in so einem Fabrikgebäude neben meiner Wohnung. Da stehen auch nochmal Instrumente. Dann habe ich meinen Laptop, meine Soundkarte, 2 Mikrofone. Und das reicht eigentlich fürs Aufnehmen. Ich probiere einfach sehr viel am Klavier. Und ja, dadurch ergeben sich dann diese Ideen. Es ist nicht so, dass ich nur da sitze und plötzlich eine Melodie im Kopf habe. So ist es meistens nicht. Thank you. Flörgat von Oskar Schuster. Auch dieses Stück ist ein Demo des neuen Albums von eben Oskar Schuster. Das wird im Sommer 2013 erscheinen. Wer die Produktion des Albums mit unterstützen will, der findet das Crowdfunding-Projekt von Oskar Schuster bei Seller Band. Verlinkt ist das samt Musik natürlich auf bytefm/magazin und auf radiofrequency.net. Und dort gibt es auch alle bisherigen Sendungen zum Nachhören, wer will. Wir bleiben noch ein bisschen beim Netlabel Bad Panda Records, denn dort sind in den vergangenen Wochen wieder sehr viele zu empfehlende Veröffentlichungen erschienen. Diese hier zum Beispiel, AO von Bodes. Teardrops von Joel Hood, ein alter Bekannter im Bad Panda Records Dunstkreis. Das dürfte mittlerweile die 5. oder 6. Veröffentlichung des Briten sein. Der hat übrigens eine ziemlich interessante Beschreibung bei Facebook stehen, und zwar zu seiner Musik. Not very danceable dance music from the north of England. Da würden einige sicherlich widersprechen. Vielleicht der hier zum Beispiel, der durchaus vergleichbar klingt. Paul Lander alias Turquoise Memories aus New York. All I Need to Say. All I Need to Say von Turquoise Memories, erschien bei Bad Panda Records. Ein gewisser Paul Lander steckt hinter dieser Musik, und der ist irgendwie ein bisschen esoterisch drauf, würde ich ihm jetzt mal unterstellen. Bad Panda Records stellt jedem Künstler ja immer ein oder zwei Fragen, und auf die Frage, was sammelst du, antwortet Paul Kristalle. I absolutely adore crystals. There is something so futuristic and magical about it that makes you feel you are receiving interdimensional downloads from a matrix of consciousness that far surpasses anything we can comprehend within this reality. Damit jetzt alle wieder ein bisschen runterkommen von dem kleinen Esotrip, hier etwas bodenständige Musik. She Does Something to Me von Postmodern Team aus Japan. Listen to the radio. Indie-Pop aus Japan von Postmodern Team. Where the Action Is heißt die passende EP dazu. Song und EP gibt's bei Bandcamp. Download-Links findet ihr in den Shownotes zur Sendung. Wir bleiben noch ein wenig bei den Gitarren. Die werden nun auch etwas präsenter. Und zwar bei Radiator Hospital, die Musik weit unter 2 Minuten machen. Deshalb gleich 2 Stücke von der Band. Wir hören Some Distant Moon und Dead as Dreams. I wanna be the shooting star. Yeah. The New Values aus Vancouver, die über ein Phänomen singen, das in der heutigen Zeit wohl immer häufiger zu betrachten ist, das Schlussmachen via Facebook nämlich. Facebook Breakup heißt der eben gehörte Song, zu finden auf der Bandcamp-Seite von The New Values. 3 Songs gibt's noch in dieser Sendung, alle sind folklastig. Den Auftakt macht Yusuf Azak aus Schottland. Sein Song Smile Tactics erschien kürzlich bei dem Label Song by Toad. Diese Version hier gibt's seit Anfang November bei Soundcloud. Back on the wall, this is moonlighting. I could smother you at all. Stand in a dance hall. I can see with marble eyes. Yes, oh, so seamless. I can't define. It's been a long time since you threw me your arms. I'll change to another world. Your head in the clouds again. Can you see the view of the blue, blue sky? Umbrellas are high and the sea just smiles at the moon. Obey me, my dear, and take me for a year. Hold my hand, waltz then stand, 'cause the hours in the car park will do. But the penny, it drops when all seems lost, and the arrow, it fires and hits me in my heart. 'Cause I'm falling like it was meant, and I'm drowning when I thought I was dead. But I'm glad, yeah, I said what I said, when sorry still rings in my head. Man, take me to the river, land ahoy, pull products then deliver, 'cause the customer always is right, and that smile on your face reads pure delight. dance 1 minute, then roll back down, where the unknown meets, takes heed, then pulls out an imagination, looks and just loves, cause our life seems so far apart. But the penny, it drops when all seems lost, and the arrow, it fires and hits me in my heart, cause I'm falling like it was meant. And I'm drowning when I thought I was dead. But I'm glad you said what I said. When sorry still rings in my head. Goodbye, my darling, by my baby, do do do. Goodbye, my darling, what's a girl to do? When I'm falling like it was meant, and I'm drowning when I thought I was dead, but I'm glad you said what I said. When sorry still rings in my head. Folk-Klänge hatte ich ja angekündigt und die sollt ihr auch bekommen. Lucy Kate war das mit Sweet Mary Merchantman, einer von insgesamt 11 Songs der Folk Room Records Compilation. Die erschien Ende Oktober und zwar bereits in der zweiten Auflage. Anthology 2 heißt die bunte Folksong-Sammlung. Mit dabei ist auch der letzte Track für heute, These Ghosts von Ellie Rumbold, einer gerade mal 16-jährigen Sängerin aus London. Info und Download-Links zu diesem und zu allen anderen Stücken findet ihr auf radiofrequency.net. Und damit sage ich Christian Grasse, tschüss und wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Teach him to see signs of humanity. I see no good in you like I used to. Scorn me with stares, avoid me with care. I don't want to love you no more. We've never been saved by the ghosts that coast and cast us away. We've never ever been saved by the ghosts that coast and cast us away. Cast off your a flower of guilt. I've fallen for all your flaws that you lay. We've never been saved by the ghosts that coast and cast us away. We've never ever been saved by the ghosts, the coasting cast us away. Deceived, I that believed, your scorns have deceived. I that believed, your scorns have deceived. I that believed, your scorns have deceived.